Abschnitt 20 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H.M. von Lama. Das Zeichen des zerbrochenen Schwertes. Teil 2. Ihr Waldpfad begann anzusteigen, und der Erzähler hielt ein wenig an, um Atem zu schöpfen, ehe er weiterschritt. Dann fuhr er in demselben geschäftsmäßigen Tone fort. Erst vor ein paar Monaten starb in England ein brasilianischer Beamter, der mit Olivier in Streit geraten war und sein Land verlassen hatte. Er war hier, sowohl wie auf dem Festlande, eine wohlbekannte Erscheinung, ein Spanier namens Espado. Ich habe ihn selbst gekannt, ein alter Geck mit gelbem Gesichte und einer Adlernase. Aus Gründen persönlicher Natur hatte ich Erlaubnis, die von ihm hinterlassenen Dokumente einzusehen. Er war natürlich Katholik, und ich war während seiner letzten Stunden bei ihm. Es gab nichts unter seinen Sachen, was irgendwie über die dunkle Geschichte neues Licht verbreiten hätte können, außer 5 oder 6 gewöhnliche Schreibhefte, angefüllt mit den Tagebuchaufzeichnungen eines englischen Soldaten. Ich kann nur vermuten, dass es von den Brasilianern bei einem der Gefallenen gefunden wurde. Jedenfalls brach es am Vorabende der Schlacht plötzlich ab. Doch der Bericht über jenen letzten Tag im Leben dieses armen Burschen war wirklich des Lesens wert. Ich habe ihn bei mir, aber es ist zu dunkel, um ihn hier zu lesen, und ich will ihn im Auszuge erzählen. Der erste Teil der Eintragungen ist mit Scherzen gespickt, die, wie es scheint, seitens der Leute jemand zum Gegenstand hatten, den man den Geier nannte. Es hat nicht den Anschein, als ob diese Person, wer sie auch gewesen sein mag, einer unter ihnen, noch überhaupt ein Engländer gewesen sei. Auch ist von ihm nicht wie von einem Feinde die Rede. Es klingt vielmehr, als war es irgendeine dort ansässige Zwischenperson, ein Nichtkämpfer, vielleicht ein Führer oder Journalist. Er hat mit dem alten Oberst Clancy eine geheime Unterredung gehabt, wurde aber öfters noch mit dem Major im Gespräche gesehen. In der Tat tritt der Major in der Erzählung des Soldaten ziemlich hervor, ein hagerer, dunkelhaariger Mann, anscheinend ein gewisser Murray, Nordirländer und Puritaner. Es finden sich fortwährend Scherzworte über den Gegensatz zwischen der Strenge dieses Alstermannes und Oberst Clancys Gemütlichkeit. Auch einige Witze über den Geier stehen darin, der sich in lebhafte Farben gekleidet trug. Doch all diese Tändeleien sind verscheucht, man möchte fast sagen durch den Ton eines Jagdhornes. Hinter dem englischen Lager und fast gleichlaufend mit dem Flusse zog sich eine der wenigen Hauptstraßen dieses Bezirkes hin. Gegen Westen bog sie zum Flusse ab, über den die vorerwähnte Brücke führte. Ostwärts zog sich der Weg nach der Wildnis zurück, und etwa 2 Meilen entfernt stand zu seiner Seite der nächste englische Vorposten. Aus dieser Richtung kam an jenem Abend ein Blitzen und Rasseln von leichter Kavallerie die Straße entlang, worunter selbst der einfache Tagebuchschreiber zu seinem Staunen den General mit seinem Stabe erkennen konnte. Er ritt den großen Schimmel, den sie so oft in illustrierten Zeitungen und auf Gemälden in den Ausstellungen gesehen haben, und sie können glauben, dass der Gruß, der ihn empfing, keine bloße Zeremonie war. Er wenigstens verlor keine Zeit mit solchen, sondern sprang sofort aus dem Sattel, trat unter die Offiziere und begann ein angelegentliches, doch vertrauliches Gespräch. Was unserem Freund, dem Tagebuchschreiber, am meisten auffiel, war seine besondere Vorliebe, sich mit Major Murray zu besprechen, aber in der Tat war eine solche Bevorzugung, solange nicht eine Absicht hervortrat, keineswegs unnatürlich. Die beiden Männer waren für gegenseitige Zuneigung wie geschaffen. Sie waren Männer, welche ihre Bibeln lasen. Sie waren beide Offiziere vom alten protestantischen Schlage. Wie dem auch sei, so viel ist sicher, dass der General, als er wieder zu Pferd stieg, noch im ernstlichen Gespräche mit Murray weilte und dass, als er mit seinem Pferde langsam zum Flusse hinabstieg, der große Alstermann noch in ernstlichem Gespräche neben seinem Zügel einherschritt. Die Soldaten beobachteten die beiden, bis sie hinter einer Baumgruppe verschwanden, von wo aus sich der Weg zum Flusse hinabwand. Der Oberst war zu seinem Zelte zurückgekehrt und die Leute zu ihren Abteilungen. Der Mann mit dem Tagebuch verweilte noch 4 Minuten und sah etwas ganz Wunderbares. Das große weiße Pferd, welches langsam den Weg hinabstieg, wie es dies in so vielen Aufzügen getan hatte, riss nach rückwärts aus und galoppierte zurück, ihnen entgegen, als wollte es ein Wettrennen gewinnen. Anfangs glaubte man, es sei mit seinem Reiter durchgegangen, doch bald sah man, dass der General, ein gewandter Reiter, es selbst zu vollem Galopp anspornte. Ross und Reiter jagten wie ein Wirbelwind daher, dann rief der General flammenden Gesichtes und die Zügel straff anziehend dem Obersten mit einer Stimme zu, die wie eine Posaune des Weltgerichtes klang. Ich kann mir vorstellen, dass nun all die erschütternden Umstände dieser Katastrophe wie ein zusammenstürzendes Baugerüst auf das Denkvermögen solcher Leute wie unseren Tagebuchschreiber niederprasselten. Mit der wirren Erregung eines Träumenden sahen sie sich in Reih und Glied fallen, buchstäblich fallen, und hörten, dass sofort über den Fluss hinüber angegriffen werden müsse. Der General und der Major, so hieß es, hatten an der Brücke irgendetwas festgestellt und es war eben noch Zeit, um noch auf Leben und Tod zu kämpfen. Der Major hatte sich unverweilt auf der Straße entfernt, um die Reserven heranzurufen, aber es war fraglich, ob die Hilfe noch zur rechten Zeit eintreffen konnte. Die Nacht noch musste der Fluss überschritten und am Morgen der Sturm auf die Höhen unternommen werden. Und mit dem Wirrwarr und Durcheinander dieses romantischen Nachtmarsches bricht das Tagebuch plötzlich ab. Father Brown war vorangeschritten, denn der Waldweg wurde schmäler, steiler und gewundener, wie wenn er eine Wendeltreppe hinaufführte, so dass jetzt die Stimme des Priesters von oben herab aus dem Dunkel ertönte. Noch eine unscheinbare Ungeheuerlichkeit geschah. Als der General sie zu ihrem ritterlichen Angriffe drängte, zog er seinen Säbel halb aus der Scheide und wie beschämt von einer solchen schönen Geste stieß er ihn wieder zurück. Sie sehen wiederum das Schwert. Schwaches Licht brach durch das Netzwerk des Gezweiges über ihnen und warf ihnen selbst ein gespenstiges Netz um die Füße, denn sie stiegen nun wieder zur matten Helle der nackten Nacht hinan. Flambeau empfand Wahrheit ringsum wie eine Atmosphäre, aber nicht wie eine Idee. Er antwortete verwirrt: »Nun, was ist denn eigentlich los mit dem Schwert? Offiziere tragen doch gewöhnlich ein solches, nicht?« »Man erwähnt sie nicht oft im modernen Kriege«, versetzte der andere gleichgültig, »aber in dieser Geschichte stolpert man immer und überall über das verwünschte Schwert.« »Nun, und was ist denn dabei Schlimmes?« brummte Flambeau. »Es war ein ganz alltäglicher Zwischenfall, dass das Schwert des Alten in seiner letzten Schlacht zerbrach. Man konnte darauf wetten, dass die Zeitungen so etwas ausbeuten würden, wie sie es auch taten. Auf all diesen Grabmälern und dergleichen ist es abgebildet mit seiner abgebrochenen Spitze. Ich hoffe, Sie haben mich nicht auf diese Polarexpedition mitgeschleppt, nur weil 2 Männer von geschultem Auge St. Clairs zerbrochenes Schwert gesehen haben?« »Nein«, schrie Father Brown mit einer Stimme, so scharf, als käme sie aus einer Pistole geschossen, »aber wer hat sein unzerbrochenes Schwert gesehen?« »Was meinen Sie damit?« rief der andere und blieb im Lichte der Sterne stehen. Unvermittelt waren sie aus dem grauen Waldestore herausgetreten. »Ich meine, wer sah sein unzerbrochenes Schwert?« wiederholte Father Brown hartnäckig. »Keinesfalls der Verfasser des Tagebuches, denn der General steckte es noch rechtzeitig in die Scheide.« Flambeau blickte im Mondscheine um sich her, wie etwa ein plötzlich Erblindeter in der Sonne, und sein Freund geriet zum ersten Mal in Eifer. »Flambeau«, rief er, »ich kann es nicht beweisen, selbst nach meiner Jagd durch die Grabdenkmäler nicht. Aber ich bin dessen sicher. Lassen Sie mich nur noch eine winzige Tatsache hinzufügen, die der ganzen Sache ein anderes Gesicht gibt. Der Oberst war durch einen merkwürdigen Zufall einer der ersten, den eine feindliche Kugel niederstreckte. Er fiel lange, bevor noch die Truppen aufeinander stießen. Doch er sah St. Clairs Schwert zerbrochen. Weshalb wurde es zerbrochen? Wie wurde es zerbrochen? Mein Freund, es wurde vor der Schlacht zerbrochen. Oh, versetzte dieser halb im Scherz, aber bitte, wo ist das andere Stück? Das kann ich Ihnen sagen, erwiderte der Priester ohne Zögern, in der Nordostecke des Friedhofes der protestantischen Kathedrale zu Belfast. Wirklich? Haben Sie danach gesucht? Ich konnte nicht, gestand Father Brown mit offenem Bedauern. Es steht ein großes Marmordenkmal darüber, ein Denkmal zu Ehren des heldenhaften Major Murray, der ruhmvoll kämpfend in der berühmten Schlacht am Rio Negro fiel. Flambeau schien plötzlich wie durch einen elektrischen Schlag ins Leben zurückgerufen. »Sie meinen«, rief er barsch, »General St. Clair hasste Murray und ermordete ihn auf dem Schlachtfeld, weil sie stecken immer noch voll von guten und reinen Gedanken. Es war Schlimmeres als das.« »Nun«, gestand der Große ein, »ich bin in dieser Richtung am Ende meiner Einbildungskraft angelangt.« Der Priester schien wirklich in Verlegenheit, wo er beginnen sollte, und fragte endlich von Neuem, »Wo würde ein Weiser ein Blatt verbergen?« »Im Walde.« Der andere antwortete nichts. »Und wenn er keinen Wald hätte, würde er sich einen machen. Und wenn er ein welkes Blatt verbergen wollte, würde er sich einen welken Wald machen.« Noch keine Antwort kam, so dass der Priester noch milder und noch ruhiger hinzufügte, »Und wenn ein Mensch eine Leiche zu verbergen wünschte, würde er ein Feld von Leichen herstellen, um sie dort zu verbergen.« Flambeau begann energisch voranzustampfen, ungeduldig über den Verlust von Zeit und Raum, doch Father Brown erzählte weiter, als vollende er nur den letzten Satz. Sir Arthur St. Clair war, wie ich schon sagte, ein Mann, der seine Bibel las. Das war es, worum es sich bei ihm handelte. Wann werden es die Leute endlich einsehen, dass es einem Menschen nichts nützt, seine Bibel zu lesen, wenn er nicht auch die der anderen liest? Ein Buchdrucker liest die Bibel der Druckfehler wegen. Ein Mormone liest seine Bibel und findet darin viel Weiberei. Ein Gesundbeter liest sie und findet, dass wir weder Arme noch Beine haben. St. Clair war ein alter, angloindischer, protestantischer Haudegen. Nun stellen Sie sich einmal vor, was das bedeuten mag, aber ums Himmels willen lassen Sie jede Scheinheiligkeit beiseite. Es kann einen unter tropischem Himmel in orientalischer Gesellschaft physisch sich vollkommen auslebenden Menschen bedeuten, der ohne Verständnis oder Führung sich an einem orientalischen Buche vollsaugt. Selbstverständlich las er das Alte Testament lieber als das Neue. Selbstverständlich, denn er fand darin alles, was er wollte: Wollust, Tyrannentum, Verräterei. Oh, ich glaube sogar, er war ehrlich, wie man es nennt. Aber was hilft es, wenn ein Mann ehrlich ist im Sinne der Ehrlosigkeit? In jedem der heißen und verschwiegenen Länder, wohin dieser Mann kam, hielt er sich einen Harem, folterte er Zeugen und häufte in Schanden Gold an. Gewiss aber würde er festen Auges versichert haben, er tue es zur Ehre des Herrn. Meine eigene Theologie kommt dabei genügend zum Worte, wenn ich frage, welches Herrn? Jedenfalls hat es mit der Schlechtigkeit die Bewandtnis, dass sie eine Türe nach der anderen zur Hölle öffnet und in immer kleinere und kleinere Kämmerlein führt. Darin besteht das Eigenartige des Verbrechens, dass der Mensch nicht wilder und roher, sondern nur immer noch gemeiner wird. St. Clair erstickte nur allzu bald unter Schwierigkeiten von Bestechungen und Erpressungen und hatte immer mehr und immer noch mehr Geld nötig. Und zur Zeit der Schlacht am Rio Negro war er auf der Stufe angelangt, welche Dante zur alleruntersten des Universums macht. »Welche meinen Sie?« fragte sein Freund wieder. »Das meine ich«, gab der Geistliche zurück und wies plötzlich auf eine eingefrorene Pfütze, die im Mondlichte glänzte. »Erinnern Sie sich, wen Dante in den letzten Eiskreis versetzt?« »Die Verräter«, antwortete Flambeau schaudernd. Da er in der alles Menschlichen entkleideten Baumlandschaft mit ihren höhnischen, fast widerlichen Umrissen umherblickte, konnte er beinahe glauben, Dante zu sein, und der Priester mit der fließenden Rede war in der Tat ein Virgil, der ihn durch ein Land endloser Sünden geleitete. Die Stimme fuhr fort. Olivier war, wie Sie wissen, eine Don Quixote-Natur und ließ keinerlei Geheimdienst oder Spione zu. Doch dies wurde, wie so viele andere Dinge, dennoch gemacht, wenn auch hinter seinem Rücken. Mein alter Freund Espado war es, der das besorgte. Er war der auffällig gekleidete Geck, dessen Adlernase ihm den Spitznamen Geier eingetragen hatte. Indem er sich als einen Menschenfreund an der Front ausgab, schlängelte er sich durch die englischen Reihen und traf so schließlich auf dessen, Gott sei Dank, einzigen korrumpierten Mann. Und dieser Mann war der an der Spitze. St. Clair brauchte dringend Geld, Berge von Geld. Der fallengelassene Hausarzt drohte mit jenen Enthüllungen, welche später auch begannen, dann aber abgebrochen wurden, Geschichten von unerhörten und geradezu urgeschichtlichen Dingen, die sich in Park Lane abgespielt, Dinge, die nach Menschenopfer und Horden von Sklaven rochen. Geld wurde auch benötigt zur Mitgift der Tochter, denn für reich gehalten zu werden, daran lag ihm nicht minder, wie es wirklich zu sein. Er griff nach dem letzten Strohhalm, flüsterte Brasilien das Wort zu und der Reichtum strömte herbei von Englands Feinden. Aber noch ein anderer hatte mit Espado, dem Geier, gesprochen. Irgendwie war der finstere, grimme junge Major aus Ulster der schrecklichen Wahrheit auf die Spur gekommen. Und als sie mit Sammen langsam den Weg zur Brücke hinabgingen, erklärte Murray dem General, er müsse entweder sofort den Oberbefehl niederlegen oder vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen werden. Der General suchte ihn hinzuhalten, bis sie an jenen Saum von Tropenbäumen bei der Brücke kamen und an dem plätschernden Flusse unter den sonnigen Palmen, ich sehe das Bild geradezu vor mir, zog der General den Säbel und stieß ihn dem Major in den Leib. Der winterliche Pfad bog in schneidendem Froste über eine mit schwarzen Schreckgestalten von Gebüsch und Dickicht bewachsenen Höhe, doch Flambeau glaubte, jenseits davon den schwachen Umriss und Lichtschein von etwas zu sehen, was weder Sternen noch Mondlicht war, sondern ein Feuer schien, wie Menschen es machen. Er beobachtete es, während die Erzählung ihrem Ende zueilte. St. Clair war ein Höllenhund, aber er besaß Rasse. Nie, das schwöre ich Ihnen, war er so klar bei Verstand und so starkmütig, als da der arme Murray kalt und starr zu seinen Füßen lag. In keinem von all seinen Triumphen, wie Hauptmann Keith sehr richtig sagt, war der große Mann so groß wie in dieser letzten missachteten Niederlage. Kühl blickte er auf seine Waffe nieder, um das Blut abzuwischen. Er sah, dass die Spitz, die er seinem Opfer zwischen die Schultern gestoßen hatte, abgebrochen war. Ganz ruhig, als blicke er zum Fenster seines Clubs hinaus, sah er, was folgen musste. Er sah, dass seine Leute diese unerklärliche Leiche finden mussten, die unerklärliche, steckengebliebene Säbelspitze herausziehen, den unerklärlichen, zerbrochenen Säbel oder den gänzlich fehlenden Säbel bemerken mussten. Er hatte wohl den Tod, aber nicht Schweigen herbeigeführt. Doch sein herrschgewohnter Geist lehnte sich gegen diesen Querhieb auf. Es gab noch einen Ausweg. Er konnte diese Leiche weniger unerklärlich machen. Er konnte einen Hügel von Leichen schaffen, um diese eine damit zu verdecken. In 20 Minuten marschierten 800 englische Soldaten in ihren Tod hinein. Die warme Glut hinter dem schwarzen winterlichen Walde nahm an Stärke und Helle zu und Flambeau schritt mächtig aus, sie zu erreichen. Auch Father Brown beschleunigte seine Schritte, doch schien er völlig in seine Geschichte versunken. So groß war die Tapferkeit dieser englischen Tausend und so gewaltig das Genie ihres Befehlshabers, dass, wenn sie sofort den Hügel angegriffen hätten, sogar dieser unsinnige Vormarsch noch glücklich ausgehen hätte können. Doch der böse Geist, der mit ihnen spielte, als wären es Pfänderstücke, hatte andere Ziele und andere Beweggründe. Sie mussten wenigstens so lange im Sumpfe an der Brücke stehen bleiben, bis britische Leichen dort keinen ungewöhnlichen Anblick mehr boten. Dann kam die letzte großartige Szene. Der silberweiße, ehrwürdige Soldatenkreis händigt sein zerbrochenes Schwert aus, um weiteres Blutvergießen hintanzuhalten. Oh, es war für ein Stegreifstück sehr fein eingefädelt. Aber ich glaube, beweisen kann ich es nicht, ich glaube, es geschah, während sie dort in dem blutigen Sumpfe steckten, dass jemand zweifelte und jemand ahnte. Einen Augenblick schwieg er und fügte dann hinzu, eine Stimme, ich weiß nicht woher, sagt mir, der Mann, der es erriet, war der Liebende, der Mann, der das Kind des Alten heimführen sollte. »Aber wie steht es mit Olivier und dem Aufhängen?« fragte Flambeau. »Olivier?« Teils aus Klugheit, teils aus Ritterlichkeit beschwerte er sich selten auf dem Marsche mit Gefangenen. Meistens ließ er alles laufen, und so tat er auch in diesem Falle. »Alles mit Ausnahme des Generals«, versetzte der Große. »Alles«, wiederholte der Priester. Flambeau runzelte seine dunklen Brauen. »Ich verstehe noch immer nicht ganz«, gestand er. »Es gibt noch eine Szene, Flambeau«, sagte Braun, und seine Stimme hatte einen geheimnisvollen Unterton. »Ich kann sie nicht beweisen, aber ich kann noch mehr tun. Ich kann sie sehen. Ich sehe vor mir, wie morgens ein Lager abgebrochen wird. Ich sehe kahle, glühende Hügel und brasilianische Uniformen in Haufen und Reihen marschbereit. Ich sehe Oliviers Rothemd und seinen langen, schwarzen, wehenden Bart, während er selbst dort steht, mit dem breitkrempigen Hute in der Hand. Er verabschiedet sich von dem großen Feinde, den er freigibt, von dem einfachen, greisen, englischen Veteranen, der ihm im Namen seiner Leute dankt. Der Rest der überlebenden Engländer steht dahinter in Reih und Glied, ihnen zur Seite Proviantstapel und Fahrzeuge für den Rückzug. Die Trommeln wirbeln, die Brasilianer ziehen ab, die Engländer stehen noch wie Statuen. Und so verharren sie, bis der letzte Laut und der letzte Schatten des Feindes vom Tropenhorizont verschwunden ist. Dann ändert sich plötzlich ihre Haltung, wie wenn Tote lebendig werden. Ihre 50 Gesichter kehren sich dem Generale zu. Gesichter, die unvergesslich bleiben. Flambeau sprang hoch auf. »Oh«, schrie er, »Sie meinen doch nicht!« »Ja«, sagte Father Brown mit tiefer, bewegter Stimme. Eine englische Hand war es, die den Strick um St. Clairs Nacken legte. Ich glaube, die Hand, die den Ring an seiner Tochter Hand steckte. Englische Hände waren es, die ihn auf den Baum der Schande hinaufzogen, die Hände derer, die ihn angebetet hatten und ihm zum Siege gefolgt waren. Und es waren englische Seelen, Gott erbarme sich unser aller, die ihn anstarrten, wie er dort unter fremdem Himmel am Galgen einer grünen Palme baumelte und die in ihrem Hasse beteten, er möge von da hinabfahren in die Hölle. Als die beiden den Kamm der Kuppe erreicht hatten, leuchtete ihnen das grelle Licht der roten Vorhänge eines englischen Gasthauses entgegen. Es stand zur Seite des Weges, als stehe es auch hinsichtlich seiner gastlichen Ausdehnung etwas abseits. Seine drei Türen standen einladend offen, und schon tönte ihnen das Summen und Lachen für diese Nacht fröhlicher Menschen entgegen. »Mehr brauche ich Ihnen nicht zu erzählen«, schloss Father Brown. »In der Einöde verurteilten und richteten sie ihn, und dann, um der Ehre Englands und seiner Tochter willen, schwuren sie einen Eid, die Geschichte vom Lohne des Verräters und vom Schwerte des Mörders auf ewig zu versiegeln, vielleicht«, Gott helfe ihnen, versuchten sie, sie zu vergessen. Versuchen wenigstens wir, sie zu vergessen. Hier ist unser Gasthaus. »Herzlich gerne«, sagte Flambeau und wollte eben festen Schrittes in das erleuchtete und geräuschvolle Gastzimmer eintreten, als er zurückprallte und fast zu Boden fiel. »Das sehen Sie in Teufels Namen«, rief er und wies starr auf das viereckige, hölzerne Wirtsschild über der Türe. Es zeigte undeutlich die rohe Gestalt einer Säbelscheide und einer zerbrochenen Klinge und in nachgemacht altertümlicher Schrift die Worte »Zum zerbrochenen Schwerte«. »Waren Sie nicht darauf vorbereitet?« fragte Father Brown teilnehmend. »Er ist der Gott dieser ganzen Gegend. Die Hälfte der Gasthäuser und Anlagen und Straßen sind nach ihm und seiner Geschichte benannt.« »Ich hoffte, wir wären endlich fertig mit diesem Ekel«, rief Flambeau und spuckte auf den Weg. »Sie werden nie mit ihm fertig sein in England«, sagte der Priester zu Boden blickend, »solange Metall und Stein bestehen. Seine Marmorstandbilder werden auf Jahrhunderte die Seelen stolzer, unschuldiger Knaben erheben. Aus seiner ländlichen Ruhestätte wird wie aus Lilien der Duft der Treue emporsteigen. Millionen, die ihn nie gekannt, werden ihn wie einen Vater lieben. Ihn, den die wenigen, die ihn zuletzt gekannt, wie Kot behandelten. Er soll als Heiliger gelten und nie soll die Wahrheit über ihn bekannt werden, denn ich bin nun zu einem Entschlusse gekommen. Es hat so viel des Guten und des Schlimmen, Geheimnisse zu brechen, dass ich meinen Ruf dafür einzusetzen bereit bin. All diese Zeitungen werden vergehen. Der antibrasilianische Schwindel ist schon verflogen. Olivier steht bereits überall in Ehren. Ich aber habe mir mein Wort gegeben, dass, wenn je durch Namen, Metall oder Marmor, unvergänglich wie die Pyramiden, Oberst Clancy oder Hauptmann Keith oder Präsident Olivier oder sonst ein Unschuldiger ungerechterweise beschuldigt worden wäre, ich sprechen würde. Wenn es sich aber nur darum handelt, dass St. Clair unverdienterweise gerühmt wird, würde ich schweigen. Und das will ich nun. Sie traten in das Gasthaus mit den roten Vorhängen, dessen Inneres nicht nur gemütlich, sondern auch mit einem gewissen Reichtum ausgestattet war. Auf einem Tische stand eine Nachbildung in Silber von St. Clairs Grabmal, das Silberhaupt gebeugt, das Silberschwert zerbrochen. An den Wänden hingen farbige Fotografien derselben Darstellung sowie der Wägen, mit denen die Touristen angefahren kamen. Man setzte sich auf die bequemen, gepolsterten Bänke nieder. »Kommen Sie, es ist kalt«, lud Father Brown ein, »trinken wir ein Glas Wein oder Bier?« »Oder Whisky«, meinte Flambeau. Ende von »Das Zeichen des zerbrochenen Schwertes«.